dich noch erinnern an die schöne Zeit. Wir waren voller Träume, zum Glücklichsein bereit. Wirst du mit mir tanzen, hab ich dich gefragt. Und mein Herz schlug lauter, du hast ja gesagt. Du warst das schönste Mädchen und bist die schönste Frau. Und wie sehr ich dich liebte, das spür ich noch genau. Du warst das schönste. Wir zwei erlebten, damals war es noch, aber die Gefühle gingen nie vorbei. Ich habe dich bestimmt schon tausendmal gekühlt, denn du machst mich glücklich, weil du bei mir bist.